Aber herrje, wie soll das nun mit Ihnen enden? Wie soll das nun mit Ihnen weitergehen, verehrtester? Auf diese Weise kann man leicht an Nervenfieber erkranken, wenn man schon solche Anwandlungen hat, seine Nerven zu reizen, nachts die Klingel zu ziehen und nach Blutlachen zu fragen. Ich habe doch diese ganze Psychologie in der Praxis studiert. Auf diese Weise verlangt es einen Menschen zuweilen, aus dem Fenster oder von einem Turm zu springen. Und es ist eine verführerische Empfindung. Ebenso ist es auch mit der Türglocke. Das ist eine Krankheit, Rodion Romanowitsch. Eine Krankheit. Sie geben viel zu wenig Acht auf Ihre Krankheit. Sie sollten zu einem erfahrenen Arzt gehen. Der dicke Sosimow kann Ihnen nicht viel nützen. Sie leiden unter Wahnvorstellungen. Sie tun das alles einfach nur im Fieberwahn. Auf einen Augenblick drehte sich alles vor Raskolnikows Augen. Wäre es möglich, fuhr es ihm durch den Kopf, wäre es möglich, dass er jetzt lügt? Undenkbar, undenkbar. Er stieß diesen Gedanken von sich, da er vorausfühlte, in welchen Grad von Zorn und Raserei er ihn bringen und dass er vor Wut den Verstand verlieren könnte. »Das war nicht im Fieberwahn, das war im wachen Zustand«, rief er aus und spannte alle Kräfte seines Verstandes an, um das Spiel Porphyris zu durchschauen. »In wachem Zustand! In wachem Zustand! Hören Sie!« »Ja, ich verstehe und höre es. Sie sagten auch gestern, dass es nicht im Fieber geschehen sei. Sie betonten sogar noch besonders, dass Sie es nicht im Fieberwahn getan haben. Alles, was Sie sagen können, verstehe ich nur zu gut. Hören Sie doch, Rodion Romanowitsch, mein Allerbester, so ziehen Sie doch meinetwegen nur diesen einen Umstand in Erwägung. Wenn Sie tatsächlich in dieser verfluchten Sache schuldig oder irgendwie darein verwickelt wären, würden Sie dann, ich bitte Sie, selbst betonen, dass Sie dies alles nicht im Fieber waren, sondern im Gegenteil bei klarem Verstand getan haben und es obendrein noch betonen, mit einer besonderen Hartnäckigkeit betonen? Wäre das denn möglich? Wäre das denkbar? Ich bitte Sie. Meiner Meinung nach würden Sie dann das Gegenteil behaupten. Wenn Sie kein reines Gewissen hätten, so müssten Sie vielmehr betonen, dass Sie es unbedingt im Fieberwahn getan haben. Ist es nicht so? So müsste es doch sein. Etwas Heimtückisches klang mit in dieser Frage. Raskolnikow wich vor dem sich zu ihm hinabbeugenden Porphyri bis an die Sofalehne zurück und blickte ihm schweigend und voller Zweifel geradeaus mitten in die Augen hinein. »Oder nehmen wir den Fall mit Rasumichin, das heißt, ob er gestern aus freien Stücken kam, um mit mir zu sprechen, oder ob Sie ihn dazu bewogen hatten. Ja, Sie hätten unbedingt sagen müssen, dass er aus eigenem Antrieb gekommen sei und verheimlichen, dass er es auf Ihre Anstiftung hingetan habe. Sie aber verheimlichen es nicht. Sie betonen gerade, dass er in Ihrem Auftrage kam.«